Es geht heute um das Objekt unserer momentanen Begierde, um Radio 100. Wir werden oft gefragt, wie hat es alles angefangen, was ist mit der zweiten Frequenz, die noch vergeben werden soll und so weiter. Wir hören jetzt einen Beitrag von Ilona Marenbach, in dem es um medienpolitische Unreife, um Geld, um Hörerpost und um die Erotik im Kabelrad geht. Seit mal gerade 23 Tagen sendet Radio 100 auf UKW 100,6 MHz. Und schon müssen wir darüber nachdenken, ob wir uns nicht bald in Radio 103 umbenennen müssen. Denn heute erreichte uns das Angebot, ab Juni 6 anstatt wie bisher 4 Stunden zu senden, allerdings auf der Frequenz 103,4. Und es steht noch nicht fest, ob es dann dabei bleibt. Dieses Frequenzgeschiebe ist der Ausdruck für die medienpolitische Unreife der verantwortlichen Politiker. Worum es dabei geht? Um Geld natürlich. Die großen Zeitungsverlage haben schon immer versucht, in den Rundfunkbereich vorzustoßen, um ihn als lukrativen Werbemarkt auszubeuten. Eine Fernsehfrequenz haben sie sich schon geangelt. Im Rahmen der allgemeinen Privatisierungstendenzen wurden im vergangenen Jahr dann auch 2 terrestrische UKW-Hörfunkfrequenzen für private Anbieter ausgeschrieben. Da alles seine Ordnung haben muss, wurde der Kabelrat, der eigentlich nur für die Kabellizenzen zuständig war, damit beauftragt, die Auswahl unter den Bewerbern zu treffen. Der Kabelrat besteht aus 5 Mitgliedern, 2 von der CDU, 2 von der SPD, ein FDPler. IAL muss leider draußen bleiben. Der Kabelrat nun entwickelte Kriterien, wie die beiden Frequenzen am besten zu vergeben sind und kam auf die nicht dumme Idee, die Berliner Medienlandschaft müsse bereichert werden. 19 Bewerber traten auf den Plan, ihren Beitrag zur Erneuerung des Hörfunks zu leisten. Im linken Spektrum wurde eine Beteiligung heftig diskutiert. Und wenn nicht eine Handvoll Leute eigenmächtig einen Antrag gestellt hätten, wären wir heute noch am Quatschen. Um der Qual der Wahl zu entgehen und vor allem dem Druck der westdeutschen Großverlage beschloss der Kabelrat, die erste UKW-Lizenz für 100,6 einem Berliner Gemeinschaftsunternehmen, das sich überwiegend aus Werbung finanziert, zu erteilen. Das heißt, die Berliner Bewerber mussten irgendwie kooperieren. Es begann die Zeit der Verhandlungen. Es wurde kooperiert und intrigiert, dass die Fetzen flogen. Ungeachtet der Arroganz der Großen entstand in dieser Zeit auch Radio 100, das sich aus 4 Bewerbern zusammensetzt und sich die Quotierung auf die Fahnen schrieb. Am liebsten hätte es der Kabelrat gesehen, dass ein Konsortium aus Tagesspiegel, Volksblatt, Zweiter Hand, City und Herrn Schamoni einen gemeinsamen Antrag stellt. Aber irgendwie konnten sich die Herren nicht einigen. Und so wurde die erste Frequenz zur Überraschung aller aufgeteilt. 20 Stunden erhielt Ulrich Schamoni, der uns demnächst mit seinem Heimatfunk beglücken wird, und 4 Stunden bekam Radio 100. Wie es zu dieser etwas ungleichen Aufteilung kam, wollte ich von Sophie Bär, Vertreterin der SPD, im Kabelrat wissen. Tja, dazu müsste ich natürlich interner aus dem Kabelrat ausbreiten. Es war ja im Gespräch vieles und es ist auch im Gespräch gewesen, dem Radio 100 eine ganze Frequenz zu geben und ihm 6 Stunden zu geben oder jedenfalls 8 Stunden oder eine Hälfte von 24, also 12 Stunden. Plus, so wie die Mehrheiten dann sind und wir entscheiden meistens auch, also es besteht das Bemühen, kollegial zu entscheiden, sodass es möglichst selten Kampfabstimmungen gibt. Und da ist es dann eben bei 4 Stunden geblieben und Herr Schamoni hat natürlich da auch eine Rolle gespielt, indem er sich, wie ja bekannt ist, sehr gewehrt hat, überhaupt diese alternativen Spinner oder er hat gesagt, unsere ärgsten Feinde auf die Welle zu setzen. Und da ist es dann eben zu 4 Stunden zusammengeschmolzen. Also sieht mir ja nicht nach einem klaren Konzept aus. Doch, das Konzept war, Berliner Anbieter zu bevorzugen. Und zu der Zeit, als Radio 100 die 4 Stunden bekam, man hat das für ausreichend gehalten, also sozusagen den Alternativen oder den Linksalternativen, wie es ja auch immer heißt, eben mit dieser Stundenzahl was anzubieten. Am vergangenen Freitag tagte der Kabelrat, um über die zweite Frequenz zu befinden. Ich wollte nun wissen, wer sich außer uns darum beworben hat. Es sind bei denen, die sich beworben haben und sich nach wie vor bewerben für die zweite Frequenz, sind sämtliche deutschen Mediengiganten, mal so, wenn ich das mal ironisch sagen darf, dabei. Also ist dabei der Bertelsmann-Konzern, der Bauer Verlag, Burda, dann der Axel Springer Verlag und der Holzbrink-Konzern, dem zum Beispiel der Fischer-Taschenbuch Fischer Verlag gehört und ganz, ganz viele Zeitungen und Zeitschriften, von denen so der Normalverbraucher gar nichts weiß. Also 5 Großkonzerne haben sich beworben und für Berlin, als spezielle Berliner Anbieter, noch dieses Radio City. Das ist, sind also sind Neukommer, die haben auch bisher nicht in der Medienlandschaft, sind die noch nicht aufgetaucht. Die wollen aber ein Geschäft machen mit privatem Rundfunk, das sagen sie auch ganz offen. Vor 3 Monaten, als wir die Lizenz erhielten, sah es so aus, als ob auf der 2. Frequenz die Berliner Zeitung, gestützt durch den Bertelsmann Verlag, ein liberales Programm veranstalten würden. Von Schamoni stand zu erwarten, dass er konservativ heimatorientiert funken würde, also bekam Radio 100 die Chance, 4 Stunden zu senden. Als linker Gegenpol, als Ausgleich zum Mittelmaß, als exotisches Feigenblatt, das als einziges überhaupt neue Ideen vorgestellt hat. Mit dem Rückzug der Berliner Zeitung drängen die Großverlage auf den Markt. Und da sich Herr Schamoni so fürchterlich über die Zwangsehe mit Radio 100 geärgert hat, verfiel der Kabelrat auf eine neue Idee. Wir bekommen 2 Stunden Sendezeit mehr, aber auf der anderen Frequenz, wo wir uns zusammen mit einem Großen tummeln müssen. Da ist es ja schon fast egal, ob Burda, Bauer, Springer oder Holzbrink, Ufer, Bertelsmann.